Die Kulturnachrichten von und mit Ben Ebeling. Das Filmfest in Locarno ist in der Schlussrunde. Am Samstag werden die Goldenen Leoparden zum 68. Mal verliehen. Einer der Filme, die vergangenes Jahr dort Welturaufführung hatten, kommt morgen in die deutschen Kinos. Thule Tuvalu des Schweizer Filmemachers Matthias von Gunten. Aus unserem Studio in Locarno ist jetzt unsere Kritikerin Anke Lewicke zugeschaltet. Thule wurde vor 100 Jahren auf Grönland gegründet. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Was für Geschichten werden da dokumentiert? Ja, es sind einfach die Geschichten unseres Klimawandels. Und wir bekommen ja in den Nachrichten täglich das zu hören mit der Erderwärmung. Aber so richtig können wir uns ja eigentlich kein Bild davon machen, was es für die Betroffenen heißt. Und genau das macht dieser Film. Er zeigt einfach, wenn in Thule das Wasser immer mehr schmilzt, dass irgendwann auch Tuvalu untergehen wird. Und das Interessante ist eben an diesem Film, dass er zeigt, wie sich das Leben für die Bewohner dort eben verändert. Weil das sind sowohl in Thule als auch in Tuvalu eben Menschen, die wie ihre Vorfahren noch vom Jagen oder vom Angeln leben. Oben im Norden jagen sie mit so ganz alten Harpunen, unten fangen sie ganz geschickt im Südpazifik Fische. Aber das geht eben alles gar nicht mehr so, weil zum Beispiel das Eis in Thule immer dünner wird und dann eben das Schlittenfahren gefährlicher. Und auch die Fische verschwinden auf einmal und alles. Und der Film zeigt einfach die Menschen, ihre Angst, ihre Sorgen und dann mit den Schilderungen schaut er sich in der Natur um und dann kriegt man wirklich einen Eindruck, was da für eine Welt untergeht, was sich alles tut. Also der Film veranschaulicht das auf unheimlich eindringliche Art und Weise. Und lebt der Film von den Erzählungen der Robbenjäger beziehungsweise der Fischer oder lebt er von den Bildern? Er lebt sowohl von den Bildern als auch von den Erzählungen. Also es ist jetzt nicht so ein klassischer Interviewfilm. Es ist auch kein Film, der uns mit Fakten bombardiert, sondern wir sitzen dann wirklich mit in den Küchen, gehen wirklich mit auf Jagd und kriegen das so ganz konkret erzählt. Und natürlich sind das immer noch beeindruckende Aufnahmen, wenn man dann im ewigen Eis ist, was bald kein ewiges Eis mehr ist. Also das ist schon sehr, sehr schön, aber man hat einfach dann auch Angst nach dem Kino, was aus dieser Natur nun letztlich wird. Welchen Stellenwert haben denn in Locarno eigentlich Dokumentarfilme? Ja, es ist einfach schön. Das ist so ein offenes Festival. Die Dokumentarfilme laufen immer in der Cimendilla Kritik. Das sind 7 Dokumentarfilme, jeden Morgen um 11 Uhr im Kursaal. Und dann kommen auch die ganzen Touristen, haben schon die Wanderschuhe dabei oder das Handtuch. Und hinterher nach dem Film, und das sind häufig schwere Themen, geht man dann entweder hoch oben in die Berge oder springt einfach mal in den Lago Maggiore. Aus dem Iran kommt der Film Documents Don't Burn morgen in die deutschen Kinos. Ist das auch ein Dokumentarfilm? Nein, das ist kein Dokumentarfilm, aber er dokumentiert trotzdem was, weil er auf eine wahre Begebenheit zurückgeht, die sich Mitte der 90er Jahre im Iran ereignet hat. Damals sollte ein Bus mit Intellektuellen nach Armenien fahren und der Busfahrer wurde beauftragt, vom iranischen Geheimdienst diese Schriftsteller in den Abgrund zu fahren. Die Aktion schlug fehl und genau um diese Geschichte geht es eben in dem Film. Wir lernen diesen Busfahrer kennen. Der wird Jahre später einfach nochmal damit konfrontiert, weil es auf einmal heißt, es gibt Manuskripte, die das ganze Vorhaben des Geheimdienstes dokumentieren. Und jetzt soll dieser Auftragskiller diese Manuskripte finden. Jafar Panahi kennen wir als Regisseur aus dem Iran. Wer hat diesen Film gemacht? Das ist Mohammed Rasulov und das ist auch ein Freund von Jafar Panahi. Die beiden haben auch zusammengearbeitet und auch Mohammed Rasulov ist damals während der Grünen Revolution, hat er sich mit dieser Bewegung solidarisiert, ist auch mit Jafar Panahi zusammen im Gefängnis längere Zeit gesessen. Aber anders als Jafar Panahi hat er eben nicht Berufsverbot bekommen. Aber seine Filme, ich finde diesen Mut unglaublich, sind sehr, sehr regimekritisch. Und natürlich weiß er eben auch aus eigener Erfahrung, was es heißt, dem Drohmechanismen, mit den Verfolgungsmechanismen des iranischen Regimes umzugehen. Und das thematisiert er ja nun auch in diesem Film. Und das ist auch auf eine ähnliche Art wie Panahis Filme inszeniert? Nee, ich würde mal sagen, das ist so eher mal ein klassischer Polit-Thriller. Deshalb hat er auch nochmal so was ganz Neues aus dem Iran. Das sind so düstere Farben, es ist so eine klaustrophobische Stimmung. Stimmung, harte Schnitte. Aber dann nimmt uns der Film gleichzeitig auch wieder mit in zwei Welten. Also der Auftragskiller kommt aus sogenannten einfachen Verhältnissen. Der macht das alles, um zu überleben. Und dann sitzt man eben bei den Intellektuellen mit in den Wohnungen, kriegt deren Diskurse mit. Also das ist so ein ganz interessanter Einblick. Und dann hat der Film seine Spannung entwickelt, der natürlich aus dieser ungeheuerlichen Geschichte. Und man spürt die ganze Zeit, dass die Wirklichkeit am Drehbuch mitgeschrieben hat. Anke Lewicke zurzeit in Locarno mit zwei Filmen der Woche in den deutschen Kinos. Der iranische Film Manuscripts Don't Burn und dem Dokumentarfilm Tule Tuvalu von Matthias von Gunten. Musik aus dem neuen Album von Buddy Guy. Damit geht's jetzt in Fazite weiter. Dem Altmeister zur Seite, Joss Stone.